Wenn er also über die Arbeit klagt, dann ist es in dem Fall keine Klage, die sich daran entzündet, dass er Unangenehmes zu tun hat, dass er zu viel zu tun hat, dass er sich also abzumühen hat, sondern das Leiden an der Arbeit ist selber wiederum eines an der Arbeit als etwas, das nicht weiter beschrieben hat, wird oder das, wenn es beschrieben wird, eben tatsächlich in diesen Formen von der getrennt für sich ablaufenden Zeit oder in Formen eben der Identität, die sich ja in der Zeit selber auch findet, beschrieben wird. Also die Arbeit selber als dadurch lastend, also ohne Arbeitsbelastung wird die Arbeit lastend, und zwar eben in genau diesem Zusammenhang mit der Form der Zeit. Wir haben jetzt also gar nichts weiter jetzt als eben mal die abstrakte Zeit, eine Abstraktion, abstrakte Form der Zeit mal kurz berührt. Und es ist mir wichtig, eben jetzt zu überlegen, woher kommt es, dass die Zeit abstrakt wird. Und zwar so, dass zum Beispiel diese Identität oder die für sich identisch ablaufende Zeit als etwas Getrenntes erfahren wird und trotzdem steckt sie einem irgendwie in den Gliedern. Also dieser Widerwille, den der Leons da ja nur formuliert und nicht für sich alleine, sondern stellvertretend für diejenigen, die dafür sehr wohl auch ein Empfinden haben, ist ja ein Leiden, das einem wirklich sozusagen in den Gliedern steckt. Wie steckt einem das Abstrakte der Zeit in den Gliedern? Wie kann das sein? Es wird Sie nicht verwundern, und das muss ich, glaube ich, nicht begründen, dass ich einfach mal jetzt zu Marx springe und dem Begriff der abstrakten Zeit bei Marx, zumindest eben was das Kapital anbelangt. Oft genug wird der Begriff der abstrakten Zeit da auch, wenn jemand Marx referiert, so verstanden, dass die Arbeit in kapitalistischen Zusammenhängen etwas Entfremdetes wird, also dass sie monoton verläuft, dass sie unter Arbeitsbedingungen stattfindet, die demjenigen, der sie ausführen muss, nicht angemessen sind, die ihn nicht Subjekt seiner selbst sein lassen und was auch immer. Also es wird oft genug der Begriff der abstrakten Arbeit so verstanden, als wäre das eine, bei Marx eine Beschreibung dieser Art der Arbeiten, die eben im Kapitalismus anfallen und zumindest die nicht alle Arbeiten sind so, aber zumindest ein großer, großer Teil jedenfalls hat eine solche Arbeit, eine solche Form, die man auch könnte abstrakt nennen. Bei Marx allerdings hat der Begriff der abstrakten Arbeit diese Bedeutung nicht. Die Entfremdungstheorie oder die Überlegungen zur entfremdeten Arbeit, die liegen bei Marx vor dem Kapital. Also das ist etwas, wovon er sich zu Zeiten des Kapitals dann verabschiedet hat. Das er zumindest eben nicht mehr verwendet, könnte auch überlegen, warum. Die abstrakte Arbeit, mit der Marx im Kapital arbeitet, ist etwas anderes. Die entsteht allein dadurch, dass die Arbeit eben zur Ware wird. Sie alle kennen den berühmten Kreislauf GWG', also Geld wird umgewandelt in Ware und die Ware wird umgewandelt in ein wiederum in Geld, das mehr ist als die ursprüngliche Summe. Und in diesem Kreislauf ist ja dieses W, ist die Ware, sozusagen im Mittelpunkt, ja die wahre Arbeit, beziehungsweise etwas, was dann eben aus der Arbeit wird, nämlich abstrakte Arbeit. In welcher Form wird sie abstrakt? Dadurch, dass die Arbeit als Ware auf Geld bezogen wird, wird sie selber nur Wert und wird sie durch den gesellschaftlichen Zusammenhang, den das Geld bildet, dadurch, dass eben es die eine Arbeit und das eine Arbeitsprodukt in ein jedes andere auszutauschen versteht, durch diesen Bezug auf Geld wird die wahre Arbeit tatsächlich zu etwas anderem. Und zwar, das hat Marx großartig erkannt, es wird die Arbeit zur wahre Arbeitskraft. Die konkrete Arbeit, die der abstrakten Arbeit da gegenüberzustellen ist, also die Arbeit, die tatsächlich jemand an einem Werkstück aufwendet, die ist sozusagen nicht zu lösen von dem Werkstück selber. Das ist etwas, was im Gegenstand sich vollzieht. Also gleichzeitig, indem der Arbeitende arbeitet, vollzieht sich die Veränderung im Gegenstand. Und genau so wird Arbeit auch, das ist zum Beispiel in der Antike verstanden. Dadurch, dass die Arbeit zur Ware wird, verwandelt sich die Arbeit in Arbeitskraft. Und zwar in dem Kreislauf G, W, G' verbirgt sich ja unter dem Mittelbegriff der Ware, zwischen diesen beiden Gs, zum einen die Arbeit, die wahre Arbeit, also dass ein Arbeiter oder ein Arbeitender bezahlt wird dafür, dass er seine Arbeit aufwendet. Das aber, das, was er mit dieser aufgewandten Arbeit leistet und erbringt, das Produkt, behandelt wird eben wie das Eigentum desjenigen, der den Arbeitenden bezahlt, also des Unternehmers, und dass er mit diesem Produkt mehr erlöst, als er aufgewandt hat an Lohnkosten. Ganz grob. Das heißt also, dieses W in dem Kreislauf GW' spaltet sich auf, einmal in die bezahlte Arbeit, die sozusagen nur die Arbeit selber als ja eben die Arbeitsfunktion ist, also irgendwie abgetrennt von dem, woran sich die Arbeit vollzieht. Denn das, woran sich sie vollzieht, ist das Arbeitsprodukt, und dasjenige wird als dem Unternehmer gehörig bezahlt, mit dem Lohn eben betrachtet. Und aber diese Spaltung ist außerordentlich wichtig. Nur durch diese Spaltung ist es möglich, dass in diesem Kreislauf GW' ein G' rauskommt, also mehr Wert, als am Anfang reingesteckt worden ist. Nur durch diese Aufspaltung. Und diese Aufspaltung enthält es eben, dass die Arbeit sich als Lohnarbeit, als Ware verwandelt in die bloße Arbeitsfunktion, die Arbeitskraft. Marx handelt davon, dass Arbeitskraft als Wert nur zu messen sei in Zeit. Also für ihn gibt es sogar, nicht beim Marx des Kapital, aber im Marx der Grundrisse, gibt es auch eine Stelle, wo er wirklich davon ausgeht, die Geld ist nichts anderes als Vergegenständlichung von Arbeitszeit. Nach dieser Auffassung wäre also jeder Wert notwendig Zeit. Also wäre der Wert, den der Arbeiter, der ein Produkt zukommen lässt, hinzufügt, wäre notwendig in Zeit zu messen. Es ist gar keine Frage, dass der Lohn in der Hauptsache in Zeit gemessen wurde, aber es gerade jetzt sozusagen in neueren Zeiten beginnt es sich auch davon zu lösen. Auch, und das bringt uns zurück zu dieser Zweiheit abstrakte Arbeit, einmal die konkrete Arbeit, die monoton verläuft, Fließbandarbeit, also entfremdete Arbeit, zum anderen einfach abstrakte Arbeit als einfach die Verwandlung von Arbeit in Arbeitskraft, in einen Funktionsbegriff. Heute ist es gerade bei besonders auch am Markt sehr präsenten Unternehmen auch möglich, dass den Mitarbeitern, wie sie dann heißen, oder dem Team, wie es dann noch lieber heißt, wirklich möglichst angenehme Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Ein strahlungsarmer Flachbildschirm und ein Sessel, auf dem man richtig bequem sitzt, jede Möglichkeit mit den anderen zu sprechen und so weiter. Also die volle Kapitalisierung von Arbeit schließt es durchaus nicht aus oder schließt es durchaus ein, dass im Interesse eines möglichst großen G-Strich die Arbeit auch durchaus angenehm gestaltet wird. Es gibt dann auch diese Berechnungen, was bringt mehr 11 Stunden Arbeit oder 12 Stunden Arbeit. Natürlich nach grober Rechnung erstmal, wenn man wirklich nur in Zeit rechnet, klar, es sind 12 Stunden genau eine Stunde länger als 11 Stunden. Wenn man aber am Produkt das überprüft, was rauskommt, also das und darauf kommt es dem Unternehmer an, dann stellt sich eben auch heraus, dass das ergeben dann Untersuchungen, dass die 11 Stunden tatsächlich, wenn der Arbeiter nur 11 Stunden da eben eingespannt ist, dass die effektiver sind, tatsächlich am Ende mehr an Produkt, also mehr an Gestrich schließlich auch ergeben, als die 11 Stunden. Insofern ist also durchaus dabei, oder gibt es zumindest die Möglichkeit, dass diese Gleichung Arbeitswert und Zeit nicht strikt besteht, also dass nicht notwendig Zeit in der Arbeit die dasjenige ist, was dann eben in Wert berechnet wird, den Wert einer Ware ausmacht. Oder ähnliches noch andere Sachen, das war jetzt gleich bei IBM, wurden die berühmtesten Instrumente sozusagen der entfremdeten Arbeit, die Stechuhren, abgeschafft. Und es war dann der Personalrat, der Widerstand dagegen geleistet hat, der also darauf bestanden hat, oder zu bestehen versuchte, dass die Stechuhren beibehalten werden. Warum? Weil er natürlich absah, wenn die Produktion erstmal sozusagen von einer geregelten Arbeitszeit weggeht, dass der nicht dabei rauskommt, dass die Leute weniger und kürzer zu arbeiten haben, sondern genau das Gegenteil, dass eben das zwar von der Zeit abgekoppelt wird, bis wann eben geschafft werden muss, was geleistet, was erarbeitet werden muss. Wenn es abgekoppelt wird von der Zeit, dann genau kommen auch längere Arbeitszeiten raus. Wichtig ist mir also, zurück nochmal zur Frage, wie wird Zeit abstrakt? Wird sie durch die Arbeit selber abstrakt? Nein. Also es gibt zwar einen engen Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass es eben Lohnarbeit gibt und einer entsprechend durchrationalisierten Arbeitswelt. Trotzdem ist der Zusammenhang nicht vollkommen zwingend. Es gibt davon eben auch eben die anderen Überlegungen, die immer noch zu einem großen Gestrich führen. Und um das geht es, nicht um ein Maximum an Arbeitszeit. Und also wie auch immer noch dieses Moment eben wirklich einer monotonen, einer entfremdeten Arbeit, wie stark das immer sein mag in der Arbeitswelt, es kann nicht komplett der Grund dafür sein, dass Zeit irgendwie abstrakt wird. Und jetzt ein Schritt weiter, weg von Marx, ein Schritt zurück zu Newton. Die Arbeit als solche, wenn kurz eben unter diesem Stichwort entfremdete, konkrete Arbeit, kann auch deswegen nicht der Grund dafür sein, dass man die Zeit als abstrakt empfindet, weil die abstrakte Zeit bei Newton schon ganz genau gefasst wird, lange bevor diese Arbeitsverhältnisse irgendwie gesellschaftsdeckend dann mal durchgesetzt werden. Das ist ja erst eine Sache des 19. Jahrhunderts und Newton am Ende des 17. Jahrhunderts beschreibt aber schon als Erste eben die Zeit so, wie wir sie automatisch empfinden, nämlich als die absolute Zeit. Das ist ja etwas Neues, was vor dem 17. Jahrhundert nicht gab. Es gab nicht die Vorstellung, dass außerdem, dass die Dinge sich verändern, die Menschen sich verändern, dass alles irgendwie sich bewegt und eben nicht einfach starr und immer dasselbe ist, das ist schon die Zeit. Die Zeit ist von dem, worin sie oder was auch immer, die Dinge eben oder die Lebewesen sich verändern, dass es davon nicht abzutrennen war. Ganz neu ist dann der Gedanke, der uns vollkommen vertraut ist, dass die Zeit als solche eben sozusagen absolut für sich verläuft und alles andere verläuft dann sozusagen in der Zeit oder von mir aus parallel zur Zeit. Jedenfalls gibt es sozusagen einen absoluten Zeitverlauf. Das ist zwar dann durch Einstein wieder zurückgebunden worden an Raumverhältnisse, trotzdem erhebt, also an die relative Zeit, trotzdem erhebt das unsere gängige Vorstellung eben von der absoluten Zeit als einer für sich ablaufenden Zeit durchaus nicht auf. Und diese Vorstellung also entsteht Ende des 17. Jahrhunderts, also ist sie komplett ausformuliert bei Newton. Und also kann sie auch von der Seite her nicht Produkt sein, sozusagen der Arbeitsverhältnisse selbst. Dass sie sich in den Arbeitsverhältnissen irgendwann mal auswirkt, und dann ist die Frage, was sich in diesen Arbeitsverhältnissen auswirkt, das ist eben eine andere Frage. Aber in der Frage, woher kommt die abstrakte Form der Zeit und wie gibt es, dass jemand sie empfindet und so stark, dass er eben auch daran leidet, das ist eben anders zu erklären. Und jetzt heißt es aber nicht, dass wir uns deswegen, weil das jetzt bei Newton steht, da sozusagen in die Naturwissenschaften stürzen müssen, um das zu erklären, dass sozusagen die Naturwissenschaften ihren eigenen Entwicklungsgang hätten und da kommt man dann irgendwann mal notwendig auf absolute Zeit. Davon kann keine Rede sein. Es ist nur bei den Naturwissenschaften, wo sich das eben mal explizit niederschlägt, diese Wahrnehmung der Zeit. Und diese Wahrnehmung der Zeit entsteht tatsächlich nochmal sozusagen an den kapitalistischen Verhältnissen, aber jetzt nicht erst an, sozusagen an den Arbeitsverhältnissen, sondern in gewisser Weise früher. Und zwar nochmal einfach zurück zu dem, was auch bei Marx ja zur abstrakten Form der Arbeit führt, nämlich dem Bezug einer Ware auf Geld. Also wir lassen mal kurz den größeren Zusammenhang GW' beiseite und machen nur mal GW. Geld auf Ware wird aufeinander bezogen. Und zwar, und das ist eine Sache, die sich im Lauf des 16. Jahrhunderts so vollzieht, dass es eben im 17. Jahrhundert eben den qualitativen Sprung gibt in die neuen Verhältnisse, nämlich dass das Geld überhaupt erstmal zum Hauptvermittler der ganzen Lebensgüter wird, die man eben zum Leben braucht. Das heißt, da erst, in dieser Zeit erst, und zunächst auch wirklich nur in Europa, gibt es die Entwicklung, dass an allen Ecken und Enden, dass es der größere Teil unserer Lebensnotwendigkeiten, unserer Lebensmittel zur Ware wird und als Ware bezogen wird auf Geld, das heißt, gegen Geld zu kaufen ist. Da erst sozusagen ist der Umschlagpunkt zu einer Form der Versorgung, wie sie für uns absolut selbstverständlich ist, nämlich dass wir heute fast gar nichts mehr kriegen an dem, was wir so brauchen, außer indem wir eben es für Geld kaufen. Das heißt nie, dass das hundertprozentig alles ist, was man nur noch über Geld kriegt, aber doch der bestimmende Teil. Es ist ganz klar, dass man ohne Geld extrem kämpfen muss, aber dass das überwiegend Selbstverständliche eben der Kauf der Dinge ist. Die Entwicklung dazu, natürlich im 17. Jahrhundert bei weitem nicht in dem Maße wie heute, aber jedenfalls, dass es überhaupt mal eine andere Art der Versorgung ablöst, diese Entwicklung dazu ist Sache eines langen 16. Jahrhunderts und hat also ihren Umschlagspunkt im frühen 17. Jahrhundert. Wie kommen wir von da zur absoluten Zeit bei Newton? Gegenstand des Buches ist, wie die gesamten Naturwissenschaften, die im 17. Jahrhundert neu erstehen, mit Galilei, auf dieser gesellschaftlichen Veränderung der neuen Rolle des Geldes fußt. Also, in einer solchen Gesellschaft, wie sie historisch mit dem 17. Jahrhundert erreicht ist, haben die Menschen unablässig Ware auf Geld zu beziehen. Und zwar nicht nur ein Ding auf ein anderes Ding, ein Gut auf ein Stück Geld, sondern sie haben die ja noch einander gleichzusetzen in ihrem Wert. Das eine ist das andere wert. Und dadurch können sie getauscht werden oder umgekehrt, dadurch, dass sie getauscht werden, wird vorausgesetzt, dass sie einander an Wert gleich sind. Diese Verbindung ist jetzt zum einen mit einer Abstraktion verbunden, allgemein. Auf der Seite der Waren sind alle möglichen Güter, alle möglichen Inhalte versammelt und jeweils gleichgesetzt dem einen, dem Geld, das ihnen gegenübersteht. Aber dieses eine war das Geld, das waren die Münzen auch schon eine ganze Weile vorher. Das Besondere ist, wenn diese Vorgänge des Kaufens und Verkaufens, wenn die gesellschaftsweit bestimmend werden in ihrer Frequenz, dann löst sich dieses eine auf der einen Seite, nämlich das Geld, gegenüber dem vielen, vielen, vielen auf der anderen Seite der Waren, dann löst sich dieses eine aus der Notwendigkeit, selbst in einem Ding irgendwie vorhanden zu sein. Also es löst sich von der Notwendigkeit, als Wert im Gold, im Material zu stecken. Worauf jetzt ja ankommt, abgelöst wird diese materiale Bindung des Werts am Material in der Münze oder sonst wo, abgelöst wird es davon, dass der Tauschzusammenhang selber bestehen bleibt. Also wenn eine Ware gegen Geld getauscht wird, dann wird dieses Geld nur wieder zum Geld, dann fungiert es nur als Geld, wenn es wieder eine andere Ware eintauscht. Und dass also der eine Tauschvorgang fortgesetzt werden kann durch den anderen, hat nur die eine Bedingung, dass eben das Anerkennen des Geldes als ein Wert, der das leistet, dass dieses Anerkennen fortwährt. Und dieses Anerkennen wert fort eben in dem Fortwähren dieser Tauschvorgänge, die dann staatlicherseits auch geschützt werden, sodass alles in diesem Sinne fortgeht. Also dass da das nicht zusammenbricht, da wird ja dann alsbald mit großer, großer Mühe gesorgt. Es kann natürlich zusammenbrechen, ja, nichts schützt das grundsätzlich davor, aber es wird mit großer Mühe dafür gesorgt, dass diese Tauschvorgänge weitergehen, damit Geld Geld bleibt. Wenn das aber ist, dann verändert sich das Geld und dann verändert sich vor allem das, was wir an Geld als Wert denken müssen. Dann denken Sie sich jetzt einfach mal sozusagen einen Pfeil, einen Maßstab, wie einen Meterstab, aber eben immateriell. Und dass die Waren auf Geld bezogen werden, heißt eigentlich, sie werden auf diesen Wert bezogen, haben sozusagen einen bestimmten Grad, ein bestimmtes Quantum, bezeichnen sie an diesem Wert und mit diesem Wert lässt sich die andere Ware darauf beziehen und so alle Waren lassen sich auf diesen einen Maßstab beziehen. Und insofern ist letztlich das Geld das eine, das eine Ware auf sämtliche anderen bezieht oder eben sämtliche Waren letztlich aufeinander. Daran ist scheinbar nur gar nichts Besonderes. Es heißt aber, dass man tatsächlich jetzt zum ersten Mal etwas denken muss an diesem Strahl, was es vorher nicht zu denken gab. Dieser Strahl besteht ja aus der Wert, gell? Der Wert, der gesamte Wert, auf den Waren bezogen werden, indem sie eben auf Geld bezogen werden, der Wert selber besteht in nichts. Dadurch, dass er sich vom Material lösen kann, er kann auch im Material noch bestehen, in der Münze, ganz klar, aber er kann sich auch davon lösen, am leichtesten vorstellbar einfach an der Kontozahl, also der Zahl Geld, die Sie auf dem Konto haben, Plus oder Minus, da ist der Kontoauszug ist kein Wertpapier mehr. Also der sagt Ihnen nur in Zahlen, in welcher Menge sozusagen dieser Wert Ihnen gehört, aber dieser Wert besteht in nichts. Zugleich ist also dieses Nichtbestehende nur dasjenige, was alle Dinge dieser Warenwelt aufeinander bezieht. Unbestimmt welche Inhalte auch immer, bezieht es aufeinander. We'll be right back. dann haben wir, wenn wir zurückkehren zu unserem Ausgangsbild, einfach Ware gegen Geld, dann haben wir auf der einen Seite, auf der Seite des Geldes, etwas, was in nichts anderem besteht, als dass es eben identisch festgehalten wird, dass es nur das Beziehen der anderen Dinge, in nichts aber, ohne selber irgendwelche Qualitäten, dass es dieses Beziehen selber ausführt. Das ist also reine Funktion. Das ist nichts anderes, ist eine Funktion. Das ist eine Funktion, mathematisch kennen Sie als das, dass ganz egal, welche Dinge letztlich dann mit x und y gemeint sind, die werden aufeinander bezogen. Das lässt sich dann schön in einem Graph anzeichnen. Und dieser Graph bezieht aber nichts anderes als irgendwelche Werte der einen Achse auf einen Wert der anderen Achse. Und eine solche Achse, nicht ohne Inhalt, es ist nicht inhaltliche, reine Beziehen. Ich weiß, das ist jetzt selber abstrakt, aber es ist ganz, ganz klar, wenn wir uns über die Abstraktheit der Zeit Gedanken machen, dann ist es uns nicht erspart, in solche Gefilde sozusagen des höchst Abstrakten mal kurz hinunterzusteigen. Es ist eine bestimmte Abstraktion, die die Welt aufteilt, aufspaltet, also in die Dinge, in die Güter, in das, was immer irgendwie inhaltlich ist, und in dasjenige, was sie bezieht, als nicht inhaltliche Quanten, Quanta, also von Wert. Aber diese Aufspaltung, Aufspaltung klingt natürlich so nach Analyse, da ist etwas erstmal zusammen, dann wird es aufgespalten und dann sind es nur noch zwei Teile. So geht es aber natürlich nicht, sondern es ist ein Teil davon, der Strahl, dieser immaterielle Strahl, den gibt es ja vorher nicht. Und der steckt auch nicht in den Dingen, sondern den gibt es da plötzlich erst eben in Form der gesellschaftsweit verbindlichen und notwendigen Tauschvorgänge in Geldwert. Das heißt, auch, und das ist die lange Arbeit eigentlich in dem Buch, das genauer zu verfolgen, das kann ich jetzt nicht den Nachweis zu bringen, denn dass also auch wirklich das Denken, das unbewusste Denken, das unwillkürliche Denken, in dem Fall die etwas das Gegenteil von Analyse leistet, nämlich eine Synthesis. Es schafft, es gestaltet, es formt dieses feste, in sich nur selbst, sich selbst gleiche Nichts von Wert, indem es zugleich eben alle Dinge der Welt, also alles Inhaltliche, alle Inhalte der Welt, jedenfalls der Möglichkeit nach, auf dieses Ding bezieht. Also eine synthetische Leistung, die das schafft, hat zur Folge, dass die Welt aufgespalten erscheint in Funktion und Inhalt. Inhalt insofern, als eben sozusagen die Funktion ihre Bezugspunkte hat. Und sich, die Funktion ist gar nichts anderes als sozusagen die Gesamtheit der Bezugspunkte. Bezugspunkte wäre eben sozusagen die 3,99, die eine Ware kostet. Das ist eben der Bezugspunkt, der eine Bezugspunkt, auf dem, oder die 40 Euro, der ein anderer. Und aus solchem Bezugspunkt sozusagen setzt sich dieses komische Ding zusammen. Man kann diese zwei Dinge, die sich da plötzlich ergeben als zwei Einheiten, in die die Welt eingeteilt wird, und zwar wirklich eingeteilt, gespalten wird, am geläufigsten sicher benennen mit den Begriffen Subjekt und Objekt. Die Subjekt-Objekt-Philosophie, die Welt aufspaltet in genau diese beiden nicht miteinander mehr irgendwie zu verbindenden Teile, das ist die neuzeitliche Philosophie, die mit Descartes beginnt. Und da ist immer die Subjektseite natürlich oft assoziiert mit dem Subjekt, mit dem menschlichen Subjekt, also irgendwelche Menschen, das psychologische Subjekt. Aber das ist nicht die strenge Fassung davon, sondern es ist erstmal, das Subjekt ist sozusagen reine Tätigkeit, ja, reines Beziehen. Und das ist tatsächlich eben die Funktion, zum Beispiel wie es durch den Bezug auf Geld auch die Arbeit wird. Die Arbeit wird von der gegenständlichen, konkreten zur Arbeitsfunktion, also zu einer vom Gegenstand abgetrennten Tätigkeit. Also reines Beziehen und dasjenige, was bezogen wird. Tätigkeit und sozusagen der Inhalt, auf den es sich bezieht. Und wir haben natürlich auch in diesem, in dem Wert dann, also den Inbegriff, sagen, der reinen Identität, also der reinen Sich-Selbst-Gleichheit, ohne irgendwelchen Inhalt, rein nicht inhaltlich. Und dem gegenüber den Inbegriff von Inhalt, der alle verschiedenen Inhalte, alle verschiedenen Güter, die aber nach dessen Pfeife tanzen müssen. Diese Zweiteilung der Welt führt immer wieder zu der Tendenz, dass man sich dann, wenn man sie erstmal anerkennt, auf eine der Seiten schlägt, dass man die eine Seite gut findet oder die andere, also entweder eben die Tätigkeit, die Identität ganz toll findet oder aber das Gegenteil, sozusagen das Leben, den Inhalt. Und dann ist immer sozusagen, wenn die eine Seite als Leben interpretiert wird, dann ist die andere natürlich dann das Tote. Und das ist die Gefahr dann, dass man auch in der Kritik von dieser Spaltung die Spaltung selber nicht kritisiert, sondern eben sich sozusagen nur auf eine Seite schlägt. Und da ist dann die eine Seite nicht besser als die andere. Also da ist sozusagen ein Plädieren für die lebendige Seite dann nicht als solches besser als die für die andere, sozusagen für die der blanken Identität. So, von hier noch ein ganz kleiner Abschluss, eben nur noch, das ist der Schritt eben von da zur Zeit. Wir empfinden die Zeit ohne jede Schwierigkeit als einen Zeitstrahl. Das ist die absolute Zeit, wie sie Newton formuliert hat. Und warum empfinden wir sie so? Weil wir eben auch die Zeit in dieser Form dieses bloßen Strahls, dieses komischen Undings eben synthetisieren. Warum klappt das bei der Zeit so gut? So gut, dass diese Abstraktion, die funktionale Abstraktion, wie ich sie nenne, die im 17. Jahrhundert nachweisbar eben da ist, dass die sich so rasch auf die Zeit legt. Ganz kurz nur, wie das eben überhaupt mit dem Taktrhythmus zusammenhängt, auch beim Rhythmus, bei der Rhythmuswahrnehmung lässt sich sehen, der Taktrhythmus, wie wir ihn kennen, entsteht erst Anfang 17. Jahrhundert und ist das Ergebnis dessen, dass diese Funktion, dass diese Wahrnehmung, diese Denkform, wie ich sie beschrieben habe, mit ihren zwei Einheiten, dass die unwillkürlich in den Zeitverlauf eines Klangs hineingelegt wird, wenn der Klang entsprechend die Möglichkeit dazu bietet. Also wenn die Klänge, das was ertönt, wenn die Töne entsprechend geformt sind, dass man mit diesen zwei Einheiten arbeiten kann. Das ist also da legt sich das sofort nachweisbar auf die Zeitwahrnehmung. Aber machen wir gar nicht den Umweg nochmal darüber, sondern wie zum Beispiel kommt Newton dazu. Die Zeit ist selber etwas, was nur dann plötzlich als Bezug auf die Dinge aufgefasst wird. Was uns, also die Dinge verändern sich und währenddessen läuft also sagen dieser Zeitstrahl ab. Das heißt, die Trennung, die hier vorgenommen wird, ist eine, die überhaupt sozusagen das Denken in einer solchen Form des Strahls voraussetzt. Das Denken muss einen solchen Strahl überhaupt mal synthetisieren können, leisten können. Es ist also nicht abgezogen von den Dingen. Und da Newton natürlich nicht denkt, irgendwie diese Dinge mit dem Geld in Verbindung zu bringen, dass wir die leisten, dass wir diese Form leisten, muss so unwillkürlich geworden sein, dass es sich nicht nur einem Newton ergibt, der speziell über die Zeit eben nachdenkt und eine bestimmte Form der Zeit braucht, um seine funktionale, also in Funktionen gefasste Berechnung der Planetenbewegungen aufzustellen zum Beispiel, sondern dass man tatsächlich auch diese Form der abstrakten Zeit so empfindet, wie eben Lyons sie empfindet, als etwas Lastendes, als etwas Leidendes, an etwas, woran man leidet. Und auf diese Weise, tatsächlich eben gebunden an die Geldverhältnisse, kommt diese Form, auch eine empfindbare Form der abstrakten Zeit in die Welt. Ist ganz klar, dass die Zeit dann abstrakt weiter wirkt. Also als ob sie wirklich doch ein Wesen wäre von eigener Gestalt, eigenem Leben. Das liegt natürlich jetzt nicht nur an den Vorgängen wahre Geld, sondern die Vorgänge wahre Geld, die können gesellschaftsweit nur dadurch werden, dass eben vorausgesetzt ist der von Marx eben so genannte Kreislauf gehwege Strich, also die großflächige Anwendung von Arbeit in Form von Ware, also als Arbeitskraft, als Lohnarbeit. Und in der Lohnarbeit schlägt sich natürlich auch dann die Logik des gehwege Strich, nämlich aus G mehr G-Strich zu machen und alles, was dazwischen liegt, ist egal, ist gleichgültig, wird entsprechend gleichgültig eben auch behandelt. Das heißt, in der Verwertungslogik liegt dann natürlich auch eine entsprechend brutale Behandlung der konkreten Arbeit, also eben zum Fließband und zu einer erstmal brutalsten Ausdehnung des Arbeitstages in einer Zahl von Stunden, die uns heute unvorstellbar sind und so weiter. Also diese abstrakte Behandlung, was man gerne eben mit der abstrakten Arbeit, mit dem Begriff der abstrakten Arbeit verbindet, als monotone, als entfremdete Arbeit, die gibt es natürlich dann schon auch noch und die liegt ist gebunden an dasselbe Phänomen der geldvermittelten Gesellschaft. Aber auf die Weise verstärkt sich sozusagen nur eine Wahrnehmung der Zeit in dieser funktionalen Form, die durchaus vorher schon sozusagen marxisch gesprochen, in der Zirkulationssphäre, also nur eben von Kauf und Verkauf, sich dem Einzelnen mitteilt. Was hieße, wenn die Zeit aufhören soll, abstrakt zu sein? Was hieße es, wenn dieses Leiden daran ein Ende haben soll? Was hieße es, wenn es abgeschafft wird? Ich lese nur einfach mal den Schluss von Leons und Lena vor. Das ist tatsächlich, Büchner ist eben ein Genius, der es versteht, solche hochabstrakten Dinge in eine leichte Komödie zu stecken. Nicht umsonst endet diese Komödie Leons und Lena so, wie ich es kurz dann vorlese. Leons und Lena sind beide, Prinz und Prinzessin, von ihren Höfen ausgerissen, weil sie eben von den jeweiligen Vätern, Königen, füreinander schon bestimmt waren. Sie wollten aber nicht, treffen sich dann woanders und bei der Hochzeit merken sie, aha, sie, die beiden, die sich gefunden haben, sind genau die beiden Prinz und Prinzessin, die füreinander bestimmt waren. Jetzt stehen sie vor dem Schlamassel, jetzt sind sie wieder am Hofe und der Ausbruch ist kein Ausbruch, sie sind wieder an Ort und Stelle. Die Frage, fangen wir das Spiel von Neuem an, so fragt Leons, als sein Vater König Peter abtritt. In welcher Form nur kann ein Leons sich sozusagen die Revolution vorstellen? Eine Revolution, die letztlich hieße, dass die Geldvermittlung durchbrochen wird, die das Ganze hier begründet, diese Verhältnisse. Aber Leons natürlich kann es sich nicht anders ausmalen, indem er utopisch wird und die Zeit selber abschafft. Also er hatte gefragt, machen wir morgen weiter, so wie spielen wir das Ganze nochmal durch. Lena schüttelt nur den Kopf und er sagt, ja, ich weiß besser, was du willst. Wir lassen alle Uhren zerschlagen, alle Kalender verbieten und zählen Stunden und Monden nur nach der Blumenuhr, nur nach Blüte und Frucht. Und dann umstellen wir das Ländchen mit Brennspiegeln, dass es keinen Winter mehr gibt und wir uns im Sommer bis Ischia und Capri hinauf destillieren und wir das ganze Jahr zwischen Rosen und Veilchen, zwischen Orangen und Lorbeeren stecken. Das ist als Jahr, also keine 365 Tage mehr hat, keine ewig gleiche Wiederkehr. Valerio, sein fast Hofnarr, und ich werde Staatsminister und es wird ein Dekret erlassen, dass wer sich Schwielen in die Hände schafft, unter Kuratel gestellt wird, dass wer sich krank arbeitet, kriminalistisch strafbar ist, dass jeder, der sich rühmt, sein Brot im Schweiße seines Angesichts zu essen, für verrückt und der menschlichen Gesellschaft gefährlich erklärt wird. Und dann legen wir uns in den Schatten und bitten Gott um Makkaroni, Melonen und Feigen, um musikalische Kehlen, klassische Leiber und eine kommode Religion. Vielen Dank. Sie hörten Im Takt des Geldes, den ersten Teil in unserer Reihe zur Herrschaft der abstrakten Zeit. Im Takt des Geldes ist auch der Titel des Buches von Eske Bockelmann, in dem er die Genese des modernen Denkens, wie das Buch im Untertitel heißt, nachzeichnet. Erschienen ist das Buch im Zuglampen Verlag. Texte der Gruppe Krisis sind im Internet unter folgender Adresse zu finden: www.krisis.org. Im zweiten Teil unserer Reihe zur Herrschaft der abstrakten Zeit wird der Frage nachgegangen, was abstrakte Zeit überhaupt ist. Zu hören sein wird ein Vortrag von Norbert Tränkle. Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt.